Aus Anlass des 70. Gründungstages der Kim Il-sung-Universität organisierten das Nationale Komitee für Friedensschutz Koreas und der Internationale Friedensfonds vom 2. bis 5. Mai in Pyongyang gemeinsam den internationalen wissenschaftlichen Austausch für Frieden und Entwicklung. Die Vorsitzende des Nationalen Komitees für Friedensschutz Koreas, Kim Jong-suk, die auch Vorsitzende des Komitees für kulturelle Verbindung mit dem Ausland ist, sowie Funktionäre, Lehrer und Studenten verschiedener Universitäten und Hochschulen, die Delegation des Internationalen Friedensfonds unter Leitung vom Prinzen des Fürstentums Liechtenstein Alfred, Vorsitzenden des Beratungsrates und ausländische Diplomaten und Botschaftsangehörige und Korrespondenten in der TVJK nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Während der Veranstaltung gab es an der Kim Il-sung-Universität, der Technischen Universität Kimchaek und der Pyongyanger Hochschule für Wissenschaft und Technik Unterhaltungen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Lehrern und Studenten entsprechender Universitäten und Hochschule und den Mitgliedern der Delegation des Internationalen Friedensfonds.